Eine der, wie ich finde, aufregendsten neuen Gruppen des letzten Jahres, Sigur Rós aus England, aus Island. Angeblich kommen sie bald wieder zu Konzerten nach Deutschland. Ich kann das nur empfehlen. Man kann das Ganze auch wie eine Therapie sehen oder wie eine Erholung. Die meiste Pop- und Rockmusik ist schnell, flüchtig, lebt von oberflächlichen Reizen. In 3 Minuten ist meist alles gesagt. Sigur Rós Musik ist das genaue Gegenteil. Und vielleicht auch deshalb so erfolgreich. Aus Schottland kommen Cliff Henderson und Scott Wallace. Sie nennen sich La Mousse und haben im Herbst letzten Jahres das Album Tape herausgebracht. Nur 4 Stücke, mit einer Gesamtlaufzeit aber von über 40 Minuten. In unserem Zusammenhang ist ihr Relics and Artifacts fast schon Abtempo, schnell, aber keine Bange, es ist auch immer noch ziemlich langsam. La Mousse.